Und damit kommen wir zu den persönlichen Strategien, von denen jetzt schon so viel die Rede war. Weiter vorne, als es darum ging, wann Sie angefangen haben zu verhandeln, habe ich auf die erlernten, mehr oder weniger erfolgreichen Verhandlungsstrategien hingewiesen. Bei solchen persönlichen Strategien handelt es sich um Automatismen, die uns das Leben vereinfachen. Es sind Gewohnheiten des Denkens und Handelns. Sie ermöglichen uns, viele Dinge sozusagen auf Autopilot zu erledigen. Bei vielem, das wir täglich tun, haben wir uns ein Handlungsschema, also einen Algorithmus, zurechtgelegt, dem wir ohne nachzudenken folgen. Einfache Strategien sind zum Beispiel, wie Sie Ihre Schuhe binden, wie Sie einen Pullover ausziehen, denken Sie an mein Beispiel im Abschnitt über Kommunikation, wie Sie Kaffee kochen, wie Sie eine Flasche öffnen, ob Sie das Toilettenpapier falten oder zusammenknüllen. Apropos Kaffee kochen. Wenn ich zu Hause bin und mir einen Cappuccino koche, dann folge ich einem festgelegten Rhythmus. Maschine einschalten, Tasse darunter stellen, Löffel aus der Schublade holen, bis dahin ist die Maschine warm gelaufen, dann den Knopf drücken, dass der Kaffee durchläuft, in der Zwischenzeit die Milch aus dem Kühlschrank holen, die Milch ins Kännchen füllen, dann umschalten auf Dampferzeugung, die Milch drunter halten und Schaum herstellen. Wenn irgendetwas diese Strategie in dieser Reihenfolge stört, weil das Telefon klingelt, weil meine Frau etwas wissen will, dann stehe ich am Schluss mit Sicherheit entweder nur mit Milchschaum oder nur mit Kaffee da und der Kaffee ist kalt, bis ich den Milchschaum fertig habe. Meine Strategie ist völlig festgelegt und ich habe keine zweite dafür, die funktioniert. Komplexere Strategien beeinflussen praktisch alles, was wir tun. Sie bestehen aus einer spezifischen Abfolge interner und externer Erfahrungen und Eindrücke und bestimmen, ob wir etwas tun, was wir tun, wie wir etwas tun und ob wir etwas zu Ende bringen. Wie gesagt, diese Strategien machen uns das Leben leichter. Aber sie halten uns auch in einem bestimmten Schema gefangen. Noch ein Beispiel. Ich habe eine recht einfache und kurze Strategie, wenn es um den Kauf von Dingen geht, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Und diesen wende ich in vielen Fällen an. Ich gehöre übrigens zu diesen exemplaren Männern, die gerne shoppen gehen. Beim Hemdenkauf folge ich einer festgelegten Strategie, um zur Entscheidung zu kommen. Ich bin bereits im Laden und schaue mich um. Ich bin ja visuell. Ausgelöst wird meine Kaufstrategie durch einen visuellen Reiz. Ich scanne die Regale, bis ich ein schönes Hemd, also Muster und Farbe, sehe. Visueller Reiz. Im nächsten Schritt meiner Strategie fasse ich das Hemd an. Ich prüfe die Stoffqualität, ein kinästhetischer Reiz. Wenn das Hemd den Test besteht, ich habe jetzt zweimal Ja gesagt, überlege ich, wozu das Hemd passt und ich überprüfe den Preis. Logisch-rationale Überprüfung. Das ist so eine Art Selbstgespräch. Fällt auch dieser Schritt positiv aus, gehe ich zur Kasse. Die Entscheidung ist gefallen. In Kurzform sehen, anfassen, logische Überprüfung, Entscheidung. Bisher war ich mit der Ware allein. Die Strategie funktioniert jedoch auch, wenn ein Verkäufer im Gespräch sie bedient. Das kann sich in etwa so anhören. Schauen Sie mal, was ich hier für ein schönes blaues Karo habe. Und die Stoffqualität ist echt klasse. Fassen Sie mal an. Das ist ein Klassiker, der wunderbar zu Ihrem Anzug passt. Meine innere Stimme ruft, ja, ja, ja, will ich haben. Anders, wenn es so klingt. Hier habe ich einen besonders edlen Stoff. Fassen Sie mal an. Knitterarm, leicht zu bügeln und immer in Form. Das klingt doch gut, oder? Wenn Sie mal schauen wollen? Schon nach dem ersten Satz schalte ich ab. Aber vielleicht fühlen gerade Sie sich davon angesprochen. Dann ist das Ihre persönliche Strategie für den Hemdenkauf. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Überlegen Sie mal, wie das bei Ihnen ist. Was ist der erste Impuls, der zur Kaufentscheidung führt? Und wie geht es weiter? Gehen wir noch einen Schritt weiter und übertragen diese Idee auf die Verhandlung. Hier haben wir es mit mehreren Strategien zu tun. Einerseits die individuelle Entscheidungsstrategie, andererseits die persönliche Verhandlungsstrategie, die sich aus all unseren Erfahrungen speist. Fassen wir nochmal zusammen. Im Laufe Ihres Lebens haben sicher auch Sie sich für viele Bereiche des Lebens eine Strategie angeeignet, die Ihnen das Leben leichter macht. Und Sie wenden diese Strategie so lange an, bis Sie bewusst erkennen, dass sie ungeeignet ist und Sie sich eine neue schaffen. Wenn jemand Ihre Entscheidungsstrategie explizit bedient, hat er es leichter, sie in seinem Sinne zu beeinflussen.